идиш, исполняет Молли Пикан. Идиш, ой, идиш, мама лучше, тот шейно идиш, ой, идиш, эс кристинал сарайн, эс верстак фейла кофе норд, венир лелт, ой, идиш, волт, ой, идиш, ой, идиш, ой, салушен, мула хейн, идиш, ой, идиш, мама лучше, тот шейно идиш, ой, идиш, эс кристинал сарайн, тут лернен дафнен, нет их вет, мертн, смолопен, мрэт, ой, идиш, ой, идиш, ой, Salution Mulachain. Ihr findet mir in einander Sprache, sam in Wort wie Chain. So habt ihr das ein Wort wie Kaduche in einander Sprache gesehen. Sisse Tjochke, a Pedeschwe, a Schmitschik, das hat a Klang. Ins ist du a so viel Werther, o ist der Dritten in Gedank. Nehmt ne Muschla Patsch, ihr sogar zu sagt Jiddisch. Wie a soll mir kenn all so na Patsch auf Jiddisch. A Patsch, a Setz, a Schmitz, a Flask, a Termosse, a Schoss, a Chmalien, a Fratz. Das ist auf Jiddisch a Patsch. In a Jiddische Grammatik haben mir Reue, na das heißt zu lernen, zu dem darf man am Meue. Heuch, heche, a drong. Klein, kleine, da pitsch in un schickel. Schein, schäne, pisch, pisch, pisch. Mies, miese, a schäneren legt man in Dreher an. Jiddisch, a Jiddisch, Mameluschen ist doch schön, a Jiddisch, es kriegt den Herz rein, es wird auch freilich auf dem Nord, wenn ihr rät, a Jiddisch, wollt a Jiddisch, heißt a Luschen, Mulachain. A Jiddisch, Mameluschen ist doch schön, a Jiddisch, es kriegt den Hals da rein, das Lernen darf man mit sich wettmessen, mal auf den Rest, a Jiddisch, oi, Saluschen.